G. Der kommende Staatsumsturz. Die gesamte gegenwärtige Ordnung der Dinge wird in der Schlacht dieses großen Tages von Hermageddon, des großen Versöhnungstages, stürzen und vergehen und alle Ordnung, welche das Volk jahrhundertelang unter den herrschenden Zivilmächten und den herrschenden sozialen und religiösen Mächten gefügig gehalten haben. Alles wird durch Revolution und Anarchie vernichtet werden. Offenbarung 18,8. Die jetzige Ordnung der Gesellschaft, die nominalen Kirchensysteme, die finanziellen, politischen und sonstigen Einrichtungen werden untergehen. Die Erschütterung der gesellschaftlichen Ordnung geschieht so gründlich, dass keine andere Erschütterung jemals wieder nötig wird. H. Die Weltrevolution. Das Ende aller Nationen wird kommen. Alle Nationen oder Staaten werden gestürzt. Die nationalen Grenzen fallen. Freude wird die Erde durchdringen, wenn Babylon, die christliche Kirche, vollständig gestürzt sein wird. I. Die kommende Weltreligion. Nicht mehr der Sonntag, der Sabbat, wird gefeiert werden. Die rechte Lehre Jehovas, also die jüdische Religion, wird Weltreligion. Jehova wird allein angebetet werden. K. Im Weltreich des kommenden jüdischen Messias. Nach dem Juden Russell wird sich die Gestaltung der künftigen Welt nach den sogenannten Voraussagungen der Bibel vollziehen. Ein Weltreich unter einem neuen Messias, unter einem jüdischen Weltkönig, aus dem auserwählten Volke Gottes wird erstehen. Es wird eine Herde und ein Hirte werden. Die Hauptstadt des tausendjährigen jüdischen Königreiches wird Jerusalem werden, das gleichzeitig wirtschaftlicher und finanzieller Zentralpunkt der Welt werden und die größten jüdischen Weltbanken aufnehmen soll. Dorthin werden alle Völker der Erde ihre Gesandten senden und von dort ihre Gesetze empfangen. Auf denen, welche sich diesen Einrichtungen fügen, wird Jehovas Segen ruhen, die ganze Erde wird ein Paradies werden. Die gnädigen Einrichtungen des neuen Gesetzbundes Israel sollen allen Völkern der Erde offenstehen. Das Volk Israel wird dann durch göttliche Gnade wiederhergestellt und zu der ersten Nation der Erde gemacht werden. Die Juden, das ist die auserwählten Heiligen Gottes, auf ihrer hohen geistigen Stufe werden die Miterben des Messias im Austeilen des göttlichen Segens sein. Alle Vorrechte, die Welt zu segnen, gehört dieser Klasse. Alle Willigen und Gehorsamen der menschlichen Familie können in Abrahams Schoß aufgenommen werden und am Schlusse der tausendjährigen Herrschaft des Messias wird die Erde mit Abrahams Nachkommenschaft erfüllt sein. Alle Widerwilligen und Ungehorsamen werden an einem großen Versöhnungstage, dem Tag Jehovas, dem Tag der Rache, aus dem Dasein ausgelöscht worden sein. Die finanziellen Fürsten werden die Oberhand haben. Die Massen werden infolge ihrer Einschränkungen ihre eigene Schwäche empfinden und ihr Heil in der Abstimmung suchen. Allgemeiner Friede wird in diesem tausendjährigen Reich Gottes herrschen, jeder Mensch in ihm ein auskömmliches Dasein haben. Es wird keine Kriege, kein Militär und keinen Unterschied der Nation mehr geben. Das neue Reich wird mit Gold gebaut sein. Das tausendjährige Reich Jehovas ist schon da. Und die gegenwärtigen Unruhen in der Welt nach dem großen Kriege rühren her von seinem Einfluss. Seine Schläge auf die Reiche dieser Welt werden deren Zerfall herbeiführen und die durch Hunger und Elend wahnsinnig gemachten Menschen bereit und willig machen, den wahren König und sein gerechtes Regiment anzuerkennen. Der König der Ehren wartet darauf, dass er gebeten werde, die Gewalt des vom Messias geführten Völkerbundes an sich zu nehmen. Die Juden werden ihn am ersten als ihren Retter und Gott preisen. Hermageddon steht vor der Türe. Er ist da, wenn sich eine größere Anzahl reicher Hebräer in Palästina angesiedelt hat. Die Juden werden, weil sie dem wahren Gott Jehova am treuesten geblieben sind, als das auserwählte und heilige Volk Gottes Jehova verschont werden und zu Führern im tausendjährigen Reiche berufen sein. Sie haben ein Verdienst für die Menschheit. Gott hat Christus aus ihnen hervorgehen lassen, sie haben ihn gekreuzigt, damit die Menschheit durch ihn erlöst werden konnte. Die Kreuzigung Christi war zweifellos ein Ritualmord der Juden zu ihrer Entsühnung und zu ihrer Versöhnung mit Yahweh. Solche Ritualmorde finden nach einem uralten jüdischen Brauch und Aberglauben auch jetzt noch zur Entsühnung der Juden statt. Der Blutzauber soll lähmend, einschläfernd und hypnotisierend auf die Feinde derselben wirken. Die religiöse Kultur der Juden ist unglaublich roh, tiefstehend und heidnisch. Vergleiche hierzu A. Fern, Jüdische Moral und Blutmysterien, Leipzig 1920, Hammer Verlag. Hier findet der Leser ein sehr reichhaltiges Material aus Gerichtsakten. Sie werden ein königliches Priestertum sein, um die Menschheit während der 1000 Jahre aus Sünde und Gesunkenheit emporzuheben. Eine religiöse Regierung aus Juden wird die Geschicke des 1000-jährigen Reiches Gottes nach seinem Willen leiten. Wer sich dem von Gott gewollten System nicht fügt, der wird fallen. Nur wer sich der gottgewollten neumessianischen Führung gläubig unterordnet, der wird am Leben bleiben. Diese Gläubigen aber werden im glaubensvollen Aufschauen zu Jehova mit den Worten der Bibel zur jüdischen Regierung sprechen: Lass mich mit dir ziehen, du Gerechter.